einen schönen guten Morgen. Да пребудет с вами Божий мир. Der Friede Gottes sei mit euch. Я надеюсь, что скоро этот карантин закончится. Ich hoffe, dass diese Quarantäne bald vorbei ist. Мы услышали новость. Wir haben jetzt Neuigkeiten gehört. Скоро наступит этот конец. Dass bald dieses Ende geschieht. Я поздравляю вас. Und ich gratuliere euch. А у нас новая серия. Und wir haben eine neue Predigtreihe. Распознать невидимые реальности. Unsichtbare Wirklichkeiten erkennen. Здесь есть кто-нибудь, кто верит в чудеса? Gibt es hier jemanden, der an Wunder glaubt? Знаете, наша вера в чудеса иногда похожа на одного человека. Wisst ihr, unser Glaube an die Wunder ähnelt manchmal einem Menschen, einem Mann, который обжег свои руки, der seine Hände verbrannt hat. И вот медсестра бинтует ему руки. Und so verbindet ihn die Krankenschwester. И он спрашивает доктора. Und er fragt den Doktor. О, скажите, доктор, а я потом, когда мне снимут повязки, я смогу играть на пианино? Oh, Doktor, Doktor, wenn die Verbände dann weg sind, kann ich dann später Klavier spielen? Сможете. Natürlich, das schaffen Sie. Ух ты, ну и чудеса! Wow, was für ein Wunder! А раньше-то я не мог. Früher konnte ich aber kein Klavier spielen. Давайте сегодня поговорим про сверхъестественное нашей жизни. Lass uns heute über das Übernatürliche in unserem Leben sprechen. Моя тема называется. Mein Thema heißt heute. Естественно в сверхъестественном. Das Übernatürliche, nein, das Natürliche im Übernatürlichen. Мы прочитаем в 6 главе от Матфея о том, как Иисус учил учеников молиться. Wir lesen aus Matthäus 6, wie Jesus die seine Jünger gelehrt hat zu beten. Так, Матфея 6, глава 9-10 стих. Also Matthäus 6, die Verse 9 und 10. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Весь мир, он полон каких-нибудь царств и государств. Also die ganze Welt ist voll mit irgendwelchen Reichen, Ländern. И все люди живут в каком-нибудь государстве. Und alle Menschen leben in irgendeinem Land. И это государство предоставляет права своим гражданам. Und dieses Land gibt den seinen Bewohner, seinen Bürger Rechte. В каждом государстве есть правительство. Also jeder Staat, jedes Land hat eine Regierung. Есть правоохранительные органы, образование, медицина. Hat Rechtsorgane, hat Ausbildungsorgane. И граждане каждого государства имеют право пользоваться всем этим. Und die Bürger von diesem Land haben das Recht, diese Rechte in Anspruch zu nehmen. Но Царство Божие. Aber das Reich Gottes. Царство Божие. Das Reich Gottes. Это необычное царство. Das ist ein ungewöhnliches Это Reich. Это неземное царство. Das ist kein irdisches Reich. Это сверхъестественное царство. Das ist ein übernatürliches Reich. И оно необычное. Und das ist ein ungewöhnliches Reich. Кто является гражданами сверхъестественного? Царство Божие. Also wer ist der Bürger von einem übernatürlichen Reich? Библия говорит. Die Bibel sagt uns. Те, у кого грехи омыты кровью Иисуса Христа. Das sind diejenigen, deren Sünden mit dem Blut Jesu gewaschen sind. Те, у которых в сердце есть Святой Дух. Das sind diejenigen, in deren Herzen der Heilige Geist wohnt. И граждане Небесного Царства, они также имеют все права. Und die Bürger von dem himmlischen Reich haben auch, also besitzen auch die alle Rechte. Все права, которые записаны в Божьей Конституции, в Его Слове. Also alle Rechte, die in Gott seine Konstitution aufgeschrieben sind. Как жить в сверхъестественном мире, в сверхъестественном царстве? Also wie lebt man so in einem übernatürlichen Reich? Как сделать так, чтобы не религия, но Божье царство, Божье присутствие пришло к нам? Wie kann man das tun, dass nicht die Religiosität in unser Leben hineinkommt, sondern das Reich Gottes? И вообще, зачем это надо, да? Und überhaupt, wozu brauchen wir das? Знаете, если мы посмотрим на Иисуса, wisst ihr, wenn wir auf Jesus schauen, Иисус это самый лучший пример. Jesus ist der beste Beispiel. Вот Иисус, он знал свою миссию на земле. Also Jesus wusste seine Mission auf der Erde. Он знал, что он пострадает за грехи людей. Er wusste, dass er für die Sünden der Menschen leiden muss. Он знал, что его распнут на кресте. Er wusste, dass er gekreuzigt wird. Он знал, что он воскреснет. Er wusste, dass er auferstehen wird. Он знал, что он уйдет к Отцу назад. Er wusste, dass er zurück zum Vater gehen wird. Но знаете, он так хотел. Aber wisst ihr, er wollte so sehr. Он так хотел. Er wollte so sehr, чтобы его царствие. Dass sein Reich. Его присутствие. присутствие, seine Gegenwart, оно осталось здесь с нами на земле, dass es hier mit uns auf der Erde bleibt. Иисус сказал, не оставлю вас сиротами. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht als Waise zurücklassen. Но я умолю Отца, sondern ich werde meinen Vater drum bitten. И он пошлет вам утешителя. Und er wird euch einen Tröster, einen Beistand schicken. Вот Иисус, он жил сверхъестественным. Also Jesus lebte im Übernatürlichen. Не потому, что он этого специально искал. Also nicht nur, weil er genau speziell danach gesucht hat. Он не бегал от конференции к конференции. Also er ging nicht von Konferenz zu Konferenz. О, где там чудеса? О, wo gibt's Wunder? Где там мурашки бегают? Wo gibt es Gänsehaut? Also schnell dahin. Нет. Nein. Что делал Иисус? Was macht der Jesus? Иисус жил в присутствии Отца. Jesus lebte in der Gegenwart Gottes. Он был носителем Божьего царства. Er war der Träger von dem Reich Gottes. Поэтому там, где он был, совершались чудеса. Deswegen dort, wo er war, geschahen seine Wunder. Когда Иисус приходил куда-то, wo Jesus hinkam, туда приходило Божье царство. Dort kam das Reich Gottes. Туда приходило Божье присутствие. Dort kam die Gegenwart Gottes. И там Бог начинал свою работу. Und dort hat Gott seine Arbeit begonnen. И это для Иисуса было естественным. Und das war für Jesus natürlich. Сверхъестественная жизнь. Ein übernatürliches Leben. Это не только чудеса в твоей жизни. Das sind nicht nur Wunder in deinem Leben. Я хочу, чтобы мы просто сегодня поняли. Ich möchte, dass wir heute alle nur einfach begreifen. Сверхъестественная жизнь. Ein übernatürliches Leben. Это не только чудеса в твоей жизни. Das sind nicht nur Wunder in deinem Конечно, Leben. Конечно, и чудеса тоже, Natürlich, да. Auch Wunder, ja. Но они не показатель сверхъестественной жизни. Aber sie sind kein Messwert von einem übernatürlichen Leben. Смотрите, смысл служения Иисуса на земле. Schaut her, der Sinn von dem Dienst von Jesus Christus hier auf der Erde. Он хотел открыть людям сердце Отца. Er wollte das Herz von seinem Vater den Menschen offenbaren. Он хотел, чтобы люди изменились и возвратились к Отцу. Er wollte, dass die Menschen sich verändern und wieder zurückkehren zum Vater. Слово Божие говорит, das Wort Gottes sagt uns, что Дух Святой, dass der Heilige Geist, это Дух истины, dass es der Geist der Wahrheit ist, который открывает людям глаза на их грехи, der den Menschen die Augen öffnet auf ihre Sünden, и который ведет их к покаянию, und der sie zu Buße, zur Bekehrung да, führt. Дух Святой, der Heilige Geist, это и чудеса, das ist das sind die Wunder, и дары, und auch die Gaben, но не только, aber nicht nur. Сверхъестественное начинается не с чудес. Also das Übernatürliche fängt nicht mit den Wundern an. За которыми так часто любят охотиться христиане. Wo manche Christen so sehr lieben, dem nachzujagen. Да, о, в той церкви там такое совершается, там такое было. О, in dieser Gemeinde ist das passiert und das passiert. О, там такая была помазанная конференция. Dort war so eine gesalbte Konferenz. Там такие чудеса были. Dort war ein Wunder auf Wunder. О, такое было, такое было. Und das war, und das war. Сверхъестественное. Das Übernatürliche fängt es dann an, когда человек становится новым творением, wenn der Mensch zu einer neuen Kreatur wird, zur neuen Schöpfung. Павел написал Коринфянам, Paulus schrieb an Korinther, кто во Христе Иисусе, тот новое творение. Der in Jesus Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Это происходит, когда человек рождается свыше. Und das passiert, wenn der Mensch von oben geboren wird. Когда ты говоришь эту молитву, wenn du dieses Gebet aussprichst, когда ты обращаешься к Богу, wenn du dich an Gott wendest, и говоришь, Иисус, я верю, что ты Божий сын, und du sagst, Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, я верю, что ты умер за мои грехи, und ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist, и сегодня я прошу, чтобы ты простил мои грехи, und heute bitte ich dich, dass du meine Sünden mir vergibst, дай мне твой Святой Дух, gebe mir deinen Heiligen Geist, и вот в этот момент, когда ты произносишь эту молитву, und in diesem Moment, wenn du denn dieses Gebet aussprichst, тогда Дух Святой, Он входит в твое сердце. Dann kommt der Heilige Geist in dein Herz hinein. И человек рождается свыше. Und der Mensch wird von Neuem, von oben geboren. И это начало твоей сверхъестественной жизни. Und das ist der Anfang von deinem übernatürlichen Leben. И сверхъестественная жизнь. Und ein übernatürliches Leben. Это жизнь в Божьем Царстве уже здесь, на земле. Das ist ein Leben im Reich Gottes schon hier auf der Erde. Аминь. Amen. Что такое Царство Божие? Was ist das Reich Gottes? Знаете, Царство Божие? Wisst ihr, das Reich Gottes? Это не Европарламент. Das ist nicht Europarlament. Это не администрация Трампа. Das ist nicht die Verwaltung von Trump. Это даже не Ватикан. Das ist sogar kein Vatikan. Царство Божие. Das Reich Gottes. Это совершенно другое измерение. Das ist eine ganz andere Dimension. Это совершенно другая реальность. Das ist eine ganz andere Realität. Это реальность небес. Das ist die Realität der Himmel. Это атмосфера небес. Das ist die Atmosphäre der Himmel. Там, где живет Бог. Dort, wo Gott wohnt. Там, где обитают его ангелы. Dort, wo seine Engel fliegen. И там, в этой атмосфере небес. Und dort, in dieser Atmosphäre der Himmel. Там нет больше слез. Dort gibt es keine Tränen mehr. Там больше нет болезней. Dort gibt es keine Там mehr. Больше нет смерти. Da gibt es keinen Tod mehr. Но там царит радость. Dort herrscht Freude. Там мир. Dort ist Frieden. Там любовь. Dort ist Liebe. Там полнота. Dort ist die Fülle von там all dem. Ответы на все возможные вопросы. Dort sind alle Antworten auf alle möglichen Fragen. И вот когда Царствие Божие приходит, und so, wenn das Reich Gottes kommt, когда оно прямо спускается на нас, wenn es so, wortwörtlich gesagt, auf uns herabsteigt, тогда мы начинаем переживать сверхъестественные вещи. Dann fangen wir an, die übernatürlichen Dinge zu erleben. Скажи, слава Богу! Sag mit mir, Gott sei Dank! Бог великий! Gott ist groß! И вы знаете, мы часто просим, und wisst ihr, wir bitten so oft, чтобы Бог пришел. Dass Gott kommt. Бог, прикоснись. Gott, berühre mich. Дай мне что-то пережить, исцели. Gib mir etwas, was ich erleben kann mit dir. Heile mich. Да, послушай. Ja, hör zu. Божья воля есть. Gottes Wille ist da. Чтобы ты был здоровый. Damit du gesund bist. Чтобы ты процветал. Damit du gedeihst und Erfolg hast. Чтобы все у тебя было хорошо. Damit bei dir alles gut läuft. Да, Божья воля есть. Ja, der Wille Gottes ist dafür. Мы вот часто как будто ждем вот сам результат. Aber wisst ihr, oftmals warten wir irgendwie nur eher auf ein Resultat. Вместо того, чтобы искать и ждать то, что вот этот результат, вот это чудо приносит. Anstatt zu warten und zu suchen nach dem, was diese Wunder mit sich bringen. А результат или твое чудо, оно приходит с атмосферы небес. Aber dein Resultat und diese Wunder, das kommt mit der Atmosphäre des Himmels. Понимаете разницу? Versteht ihr den Unterschied? То есть нам нужно присутствие Божие, нам нужно Царствие Божие, чтобы пришло. Das heißt, wir brauchen die Gegenwart Gottes, wir brauchen, dass das Reich Gottes kommt. Божье слово говорит, ищите прежде Царствие Божие, правду Его, а остальное все приложится. Also sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Wisst ihr, Gott ist doch kein Zauberer. Когда он что-то делает, то такое чудо сверхъестественное. Also wenn er etwas vollbringt, etwas Übernatürliches, ein Wunder. Его цель это не удивить нас. Also sein Ziel besteht nicht darin, uns in Staunen zu bringen. Но он просто приходит. Sondern er kommt einfach. И вместе с его присутствием. Und mit gemeinsam mit seiner Gegenwart. Тогда все встает на свои места. Dann nimmt alles seinen Platz. Тогда приходит полная гармония. Dann kommt die vollkommene Harmonie. Ясность. Es kommt Klarheit. В твою семью. In deine Familie. В твою проблему. In dein Problem hinein. В твои отношения с людьми. In deine Beziehungen mit den Menschen. На работе или где-то еще. In der Arbeit oder sonst wo. Когда приходит Царствие Божие. Wenn das Reich Gottes kommt. Тогда приходит полнота. Dann kommt diese Fülle. И вот атмосфера Божьего Царства. Und die Atmosphäre von dem Reich Gottes. Она несет в себе. Sie bringt mit sich oder in sich. И исцеление. Die Heilung. И чудеса. Auch die Wunder. И обеспечение. Und auch die Versorgung. И ответы на все вопросы. Und Antworten auf alle Fragen. Иногда ты просто о чем-то молишься. Manchmal betest du über etwas. И когда Божье присутствие приходит. Und wenn die Gegenwart Gottes kommt. Тогда ты просто, у тебя вот все встает на свои места. Dann wird dir alles klar und es nimmt alles seinen Platz ein. И даже те вопросы, которые ты Богу не задавал. Sogar diese Fragen, was du Gott nicht gestellt hast. Когда у тебя просто приходит ясность во все сферы твоей жизни. Zu dir kommt einfach die Klarheit in alle Sphären deines Lebens. И вот сверхъестественное начинается естественным путем. Und das Übernatürliche fängt mit natürlichem Weg. Вот наша задача. Und so unsere Aufgabe. Наша задача. Also, unsere Aufgabe darin. Это наша задача просто оставаться в Божьем присутствии. Also unsere Aufgabe einfach in Gegenwart Gottes zu bleiben. Твоя задача. Also deine Aufgabe. Оставаться в Божьем присутствии. In Gott seine Gegenwart zu bleiben. И чтобы вот это присутствие Божие ну, пришло к тебе, und damit diese Gegenwart Gottes zu dir kommt, тебе не надо подниматься там на седьмое небо, also du musst nicht in dem siebten Himmel schweben, и тебе не надо говорить там с Архангелом Гавриилом, du musst nicht mit dem Erzengel Gabriel sprechen, нет, ты просто можешь на своей кухне делать ужин, nein, du kannst einfach in deiner Küche Abendessen kochen, ты можешь разговаривать со своим мужем, du kannst mit deinem Ehemann sprechen, я думаю, что твоя кухня это не седьмое небо, ich denke, deine Küche ist nicht der siebte Himmel, и тем более твой муж это не Архангел Гавриил. Umso mehr ist dein Ehemann kein Erzengel. Aber du dort in deiner Küche und Gottes Gegenwart ist auch dort. Gott ist genau auch dort, bei dir nah. Wenn du in deinem Herzen den Heiligen Geist hast, dann ist er dort mit dir, wo du bist. Ich habe schon mal erzählt, wie Gott in schwierigen Zeiten sich um uns gesorgt hat. Wir sind damals mit Henry ins Bett gegangen. Wir wussten einfach nicht, mit was wir für unsere Wohnung bezahlen sollen, wie wir die Ausbildung stemmen sollen. Wir haben alles Mögliche gemacht. Und alle Fristen waren auch sehr knapp. Aber wir haben wirklich, uns fehlte katastrophal an Geld. Боролись вот со своим неверием. Wisst ihr, wir haben gekämpft mit unserem Unglauben. Мы только недавно переехали на пару месяцев, как переехали. Und wir sind praktisch ein paar Monate davor umgezogen. И произошла вот эта ситуация, что мы не могли больше оплачивать квартиру. Und dann kam diese Situation, wo wir unsere Wohnung nicht mehr zahlen konnten. Мы должны были еще за обучение платить. Und wir mussten auch für die Ausbildung vom Henry zahlen. Дети еще были. Und wir hatten schon kleine Kinder. И такая ситуация была, что делать, что делать, что делать? Und es ist so eine Situation gewesen, was soll man machen? Мы молились. Wir haben gebetet. Мы говорили, Господь, мы знаем, что ты нас призвал. Wir haben gesagt, Herr, wir wissen, dass du uns berufen hast. Ты сказал нам четко твое слово. Du hast uns klar dein Wort gesagt. Мы все оставили там и приехали сюда. Wir haben alles dort hinter uns gelassen und sind hierher gekommen. И ты так чудно все устроил нашу жизнь. Und du hast so wunderbar alles eingerichtet Но in вот unserem Leben. Сейчас вот это просто вот Katastrophe, мы не знаем, как жить дальше. Aber jetzt ist einfach nur Katastrophe. Wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Вот мы так с Генри на кухне друг друга ободряли. Und so haben wir mit Henry einander in der Küche ermutigt. Ну, знаете, так друг друга поддерживали. Wir haben einander so unterstützt. Не знаю, как Генри, но я не очень-то сильно верила. Also ich weiß nicht, wie Henry, aber ich habe nicht so ganz besonders daran geglaubt. Мы просто так мужались друг перед другом. Also wir versuchten mutig voreinander zu sein. И мы молились, и молились, и молились. Wir haben gebetet und gebetet und gebetet. И вот было воскресенье. Und so kam es zu einem Sonntag. Мы поехали на богослужение. Wir sind zum Gottesdienst gefahren. Это не была наша родная церковь. Das war nicht unsere Heimat. Мы только переехали. Wir sind ja gerade umgezogen. Мы еще никого даже не знали. Wir haben auch noch niemanden gekannt. И вот мы сидим на богослужении. Und so sitzen wir im Gottesdienst. Я еще языка даже не знала. Ich wusste nicht einmal die Sprache. Пару слов всего лишь. Also nur paar Worte. И мы сидим, и вот поворачивается ко мне одна женщина. Und so sitzen wir und zu mir dreht sich plötzlich eine Frau um. И она говорит, мне сегодня Бог сказал, что я должна дать тебе 400 марок. Und sie sagt, Gott hat zu mir heute gesprochen, dass sie die 400 D-Mark geben soll. Also damals gab es noch D-Mark. Und ich schaue sie so an. Und ich dachte mir, was ist das alles? Ich verstand nicht, was los ist. Und ich sage, nein, nein, ich kann das nicht. Ich kann es nicht annehmen. Und sie überredet mich die ganze Zeit, komm, bitte nehmen Sie das bitte. Bitte nehmen Sie das Geld, weil ich will weiter ruhig leben. И как раз вот этих 400 марок нам не хватало, чтобы заплатить миту. Und genau diese 400 D-Mark haben uns gefehlt, um die Miete zu zahlen. Еще один пример. Noch ein Beispiel. Буквально там, может быть, через, не знаю, месяц или через пару недель. Das war dann kurz danach, vielleicht zwei, drei Wochen, vielleicht einen Monat. Когда нужно было следующую порцию платить. Wo man dann die nächste Portion zahlen musste. Mm-hmm. И руководство библейской школы вызывает Генри к себе. Und die Leitung der Bibelschule ruft Henry zu sich. И говорит, слушай, ты знаешь вот такого человека? Und sagt, hör zu, kennst du den Mann? Henry, nein, ich habe noch nie über ihn gehört. Wie? Но он заплатил за твое обучение. Aber er hat für deine Ausbildung komplett bezahlt. И тебе не нужно, вот эти 3,5 года, тебе не нужно больше платить. Und du musst all diese 3,5 Jahre nichts mehr zahlen. Как? Wie? Кто? Wer? Как это вообще могло произойти? Also, wie konnte das überhaupt so geschehen? Какой-то миссионер с Южной Америки, also irgendein Missionar aus Südamerika, заплатил за обучение какого-то Генри Мозер, hat für die Ausbildung von irgendeinem Henry Moser bezahlt. Он вообще на другом конце земли. Der ist überhaupt am anderen Ende der Welt. Мы, он нас не знал, мы его не знали. Er kannte uns nicht, wir kannten ihn nicht, wie. Никто вообще не знал про нашу ситуацию. Keine überhaupt wusste über unsere Situation. Мы вообще думали, что может там придется назад ехать. Wir haben überhaupt gedacht, vielleicht müssen wir sogar zurückfahren. Но Господь, Он подтвердил свое слово. Aber der Herr hat sein Wort bestätigt. Я не знаю, как это произошло. Ich weiß nicht, wie das geschehen war. Во сне ему приснился Генри Мозер. Ob Henry Moser im Traum erschienen war. Или ему какое-то пророчество было, я не знаю. Oder der hat eine Weissagung, ich weiß es nicht. Но я знаю, что произошло. Aber ich weiß, was danach geschehen geschah. Ich weiß, dass Gott über unsere Situation Bescheid wusste. Und er hat dieses Wunder vollbracht. Er hat komplett alles Когда gehört. Там друг друга ободряли, wo wir dort in der Küche einander ermutigten. Он слышал, как мы молились. Er hat gehört, wie wir gebetet haben. И он сделал вот это сверхъестественное. Und er hat dieses Übernatürliche in unserem Leben это gemacht. Это только маленькое чудесо из нашей жизни. Das ist nur ein kleiner Wunder in uns, aus unserem Leben. Слава нашему великому Богу. Ehre sei unserem großen Gott. Вы знаете, Бог, Он свидетель нашей жизни. Wisst ihr, Gott ist ein Zeuge von unserem Leben. Скажи свидетель. Sag mit mir ein Zeuge. Свидетель твоей жизни. Er ist ein Zeuge von deinem Leben. Может быть, ты его не ощущаешь. Vielleicht spürst du ihn nicht. Может быть, ты его не видишь. Vielleicht siehst du ihn auch nicht. И, может быть, ты молишься, думаешь, Бог, ты далеко, ты так занят. Vielleicht betest du so und sagst, Gott, du bist so weit weg, du bist so beschäftigt. Может быть, ты думаешь, что твои проблемы вообще Бога не интересуют. Vielleicht denkst du, dass deine Probleme Gott überhaupt nicht interessieren. Но когда ты сидишь там на кухне с кем-то что-то обсуждаешь. Aber wenn du dort in der Küche sitzt und etwas besprichst mit jemand. Я тебе гарантирую, что Бог с тобой. Ich garantiere dir, dass Gott bei dir ist. Бог с тобой. Gott ist bei dir. Он тоже там. Er ist auch dort. Вы знаете, когда израильтяне, они шли из Египта по пустыне в обетованную землю. Wisst ihr, als die Israeliten aus dem Ägypten hinauszogen in die Wüste. И они роптали. Sie haben gemurrt. О, этот Моисей. Hey, Mose. Он хочет нас всех тут погубить в пустыне. Also er will, dass wir alle hier in der Wüste umkommen. Да, воды нет. Es gibt kein Wasser. Мяса нет. Es gibt kein Fleisch. Чеснока нет. Es gibt kein Knoblauch. Дыни нет. Und es gibt keine Wassermelone. Огурцов нет. Und es gibt keine Gurken. Любви нет. Und es gibt auch keine Liebe Моисей, hier. Любви нет. Mose, wo ist deine Liebe? Любви нет. Es gibt keine Liebe hier. Знаете, они не молились об этом. Wisst ihr, die haben nicht darüber gebetet. Они просто друг с другом болтали. Die haben einfach miteinander geplappert. И они болтали, осуждали и роптали. Sie haben geplappert, sie haben verurteilt und sie haben gemurrt. И Бог услышал их. Und Gott hat sie gehört. И мы читаем, что Бог разгневался. Und wir lesen, dass Gott wütend wurde. 40 лет вам пустыня. Ihr sollt 40 Jahre in der Wüste bleiben. За ваше неверие. Für euer Unglauben. Бог, Он свидетель. Gott ist ein Zeuge. И знаешь, каждый раз. Und weißt du, jedes Mal. Когда ты в чем-то нуждаешься. Wenn du etwas brauchst. Тебе не нужно подниматься на небо. Du musst nicht in den Himmel heraufsteigen. За его присутствием. Hinaufsteigen, ja, um seine Gegenwart abzuholen. Но живи в его присутствии. Sondern lebe in seiner Gegenwart. Also lebe in seiner Gegenwart, in deiner Küche, машине, in deinem Auto, in deiner Arbeit. Ich weiß nicht, wer von euch welche Rezepte hat. Можешь представить себе, что ты едешь на машине, он сидит на соседнем сиденье. Du kannst dir vorstellen, wenn du im Auto fährst, dass er neben dir auf dem Fahrersitz sitzt. Ты можешь себе представить, когда ты завтракаешь, и он сидит на соседнем стуле, завтракает с тобой. Du kannst dir vorstellen, wenn du frühstückst, dass Gott dir gegenüber sitzt. Иисус, Он с тобой. Jesus ist mit dir. Он с тобой. Er ist mit dir. Давайте прочитаем еще Римлянам 10 глава, 6-8 стих. Lass uns mal aus Römer 10, die Verse 6-8 lesen. Праведность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund, in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Also hinter dem Übernatürlichen не нужно каждый раз подниматься на небо. Muss man nicht jedes Mal in den Himmel hinaufsteigen. Оно рядом с тобой. Es ist bei dir nebendran. Оно близко. Es ist nah. Потому что Дух Святой в твоем сердце. Denn der Heilige Geist ist in deinem Herzen. Естественная жизнь в сверхъестественном. Das natürliche Leben im Übernatürlichen. Это естественно. Das ist natürlich. Для христианина. Für einen Christen. Который ходит в Божьем присутствии. Der in der Gegenwart Gottes wandelt. Знаете, это мечта Иисуса. Wisst ihr, das ist der Traum von Jesus. Не возводить нас каждый раз на небо за его присутствие. Also nicht jedes Mal uns mitnehmen in den Himmel, um seine Gegenwart zu holen. Но чтобы его присутствие, его царство, оно было всегда с нами. Sondern dass seine Gegenwart, sein Reich immer bei uns ist. Каждый день. Jeden Tag. Вот так просто. So einfach ist вот das. Вот так естественно. So ganz natürlich. В твоей жизни. In deinem Leben. Иисус учил. Und Jesus hat gelehrt. Молитесь, чтобы царствие мое пришло. Er sagte, betet, damit das Reich Gottes auf diese Erde kommt. Молитесь, чтобы мое царствие пришло. Also betet, dass mein Reich kommt. Потому что в моем царстве. Denn in meinem Reich. Есть все для вас необходимое. Ist für euch alles, was für euch notwendig ist. Обеспечение всех ваших нужд. Es gibt Versorgung für alle eure Nöte. Физических, духовных. Ob das physisch sind oder geistliche Nöte. Ищите прежде Царствие Божие. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes. И правда его. Und nach seiner Gerechtigkeit. Это все приложится вам. Und alles andere wird euch zufallen. Господь, он что-то совершает. Der Herr vollbringt etwas. Когда человек искренне обращается к нему. Wenn der Mensch aufrichtig sich an ihn wendet. Знаете, я много раз слышала, вот когда люди рассказывали. Wisst ihr, ich habe schon viele Male gehört, wenn die Menschen erzählten. Рассказывали, что вот я молился молитву покаяния. Sie haben erzählt, dass ich das Übergabegebet gebetet habe. А до этого я пил, курил. Davor habe ich getrunken, geraucht. Ну, помолился я. Und jetzt habe ich gebetet. Ну, отошел, и вроде как привычки закурить. Und dann bin ich aufgestanden und jetzt habe ich normalerweise die Gewohnheit zu rauchen. Только закурил сигарету, не могу, мне плохо. Und sobald ich die Zigarette im Mund hatte, ist mir schlecht geworden. Мне плохо. Mir geht's schlecht davon. Бог изменяет человека. Gott verändert den Menschen. Когда Царствие Божие приходит в жизнь человека. Wenn das Reich Gottes in das Leben des Menschen kommt. Он изменяется. Er verändert sich. Вы знаете, мы часто слишком концентрируемся на каких-то вот методах, на каких-то ощущениях, переживаниях. Wisst ihr, oftmals konzentrieren wir uns allzu oft und zu sehr auf irgendwelche Wunder, auf irgendwelche Gefühle oder das, was wir so erleben wollen. Но забываем искать самое важное. Aber wir vergessen das Allerwichtigste zu suchen. Искать то, откуда это все приходит. Zu suchen das, woher das alles kommt. Когда я читал Старый Завет, als ich das Alte Testament gelesen habe, я обнаружил, что люди вот, ну, просто так вот легко с Богом разговаривали, общались. Also, ich habe entdeckt, dass die Menschen ganz einfach so mit Gott sich unterhalten haben. Они могли вот свободно слышать его голос. Also, sie konnten ganz leicht seine Stimme hören. Вот так, вот, знаете, поле пашет, и типа вот Бог говорит ему, он отвечает. So, er ist auf dem Feld und macht seine Arbeit und plötzlich spricht Gott zu ihm. Бог говорит, Каин, бодрствуй, грех лежит возле дверей. Er sagt, Kain, die Sünde liegt vor deiner Tür, du sollst über sie herrschen. Да, или Каин, где брат твой Авель? Oder Kain, wo ist dein Bruder Abel? Знаете, и Каин, он не сказал, ой, мамочки, кажется, Бог ко мне говорил. Und der Kain hat nicht gesagt, oh Mann, ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Нет, он даже не удивился. Nein, er war nicht einmal verwundert. Он просто ему отвечал. Er hat ihm einfach geantwortet. И мы читаем о библейских героях. Und wir lesen über die biblischen Helden. Ну, Илья. Илия, там Елисей, Самуил и многие другие. Also Илия, Элиза, Самуил и viele andere. Бог говорил к ним, они свободно слышали, общались с ним свободно. Gott sprach zu ihnen und sie haben frei und einfach sich mit ihm unterhalten können. И Елисей сидит такой, завтракает. Also Элиза sitzt so und frühstückt. И вот его слуга Гези перед ним. Und so sein sein Diener Gehasi vor ihm. Сидит такой, дергается, там аппетита нет, ничего не хочет. Sitzt da und zappelt hin und her und hat keinen Appetit, will weder trinken noch essen. Ты чего дергаешься? Also was zappelst du rum? Oh, Elisee, ну как же? Ach, Элиза, wie kann ich das nicht anders? Вот сирийская армия тут у нас вот под стенами. Da ist die assyrische Armee bei uns da hinter der Stadt. Враги кругом, конец там всем, мы погибнем. Also überall sind Feinde, es ist bald für uns zu Ende. Wir werden alle umkommen. Oh, напоминает вам эта ситуация чем-то, нет? Erinnert euch an eine bestimmte Situation vielleicht? Oh, Coronavirus кругом. Oh, Coronavirus überall. Он умнее человека. Er ist klüger als ein Mensch. Мы все заболеем, все умрем. Wir werden alle krank, wir werden alle sterben. Капец нам всем. Es ist alles aus und vorbei mit uns. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Открой ему глаза, чтобы он увидел. Öffne ihm die Augen, damit er sieht. Господь открыл Гезию глаза. Der Herr hat dem Gehasi die Augen geöffnet. А там легионы ангелов. Und dort sind Legionen von Engeln. Вау! Wow. А наша-то армия побольше будет. Aber unsere Armee wird ein wenig größer sein. И вот ты, может быть, сейчас слушаешь проповедь. Vielleicht hörst du jetzt diese Predigt an. А возле тебя ангелы. Und neben dir sind Engel. Ты идешь на работу. Du gehst auf die Arbeit. А возле тебя ангелы. Neben dir sind Engel. Ты, может быть, спишь. Vielleicht schläfst du. А вокруг тебя ангелы. Um dich herum sind Engel. Ты идешь закупаться. Du gehst einkaufen. Коронавирусы кругом. Überall sind Coronavirus. А вокруг тебя ангелы. Aber um dich herum sind Engel. Halleluja. Halleluja. Halleluja. И вы знаете, в Библии есть одна очень интересная история с Саулом. Und wisst ihr, es gibt in der Bibel eine sehr interessante Geschichte über Saul. Я хочу обязательно ее рассказать. Ich möchte unbedingt diese Geschichte euch erzählen. Потому что она показывает, как Божий Дух действует. Weil sie uns zeigt, wie das, wie der Heilige Geist so handelt. И вот когда Саул начал гоняться за Давидом, als der Saul angefangen hat, David nachzujagen, хотел его убить, und wollte ihn töten, Давид убежал к пророку Самуилу. Der David flüchtete zum Propheten Samuel. И вот однажды, когда они спускались с горы, und so eines Tages, wo sie vom Berg hinunterstiegen, Samuel, David, там еще пророки были, also Samuel, der David, und es waren noch ein paar Propheten, и навстречу им идет Саул. Und ihnen entgegen kommt der Saul. Вокруг него были воины. Um ihn herum waren Soldaten. И Саул приказывает своим воинам убить Давида. Und der Saul befiehlt seinen Soldaten, dass er den David, dass sie den David töten sollen. И вот эти воины побежали. Und so rennen diese Soldaten zu ihm. И написано. Und es steht geschrieben. Божий дух сошел на них, и они стали пророчествовать. Der Geist Gottes kam über sie und sie fingen an, weiszusagen. Хотели убить, но стали пророчествовать. Sie wollten töten und dann fingen sie an, zu prophetisch zu reden. Донесли Саулу. Dann haben sie das dem Saul erzählt. А это, наверное, были какие-то там размазня, посылай других. Oh, vielleicht waren das nur einfach irgendwelche Flaschen. Also schick mal andere Soldaten hin. И вот следующая порция воинов бежит. Und dann geht die nächste Portion von den Soldaten. Вот такие все во все оружие. Alle total bewaffnet. Там у них мечи, копья, не знаю, что там у них. Dort also volle Ausstattung, Schwert und alles Mögliche, was sie so haben. Доспехи, шлем. Ja, eine Ausrüstung вот hatten они, oder ein Helm. Вот они приближаются. Und so kommen sie schon nah an и David. Опять Божий Дух сошел на них и стали пророчествовать. Und schon wieder kommt der Heilige Geist auf sie und sie fingen an, weiszusagen. И Саул разозлился. Und der Saul verärgerte sich он furchtbar. Стал такой злой. Er ist so bös geworden. Что он был готов даже убить пророка Самуила. Der war sogar bereit, um den Propheten Samuel zu töten. Пророка, который помазал его на царство. Den Propheten, der ihn auf die Königherrschaft gesalbt hat. Который был его наставником. Der sein Mentor war. И он побежал в гневе, хотел убить Давида und, и пророка Божия. Und in seine Wut lief hin und wollte den Propheten töten. И когда он приблизился. Aber als fast bei ihnen war, что произошло? Was passierte dann? Божий дух сошел на него. Geist Gottes kam auf ihn. И он стал пророчествовать. Он fing an auch weiß zu sagen. Он уже забыл и про Давида. Er hat schon den David vergessen. Он уже все свои там обиды, зависть свою все забыл. Er hat seinen Neid und seine Beleidigungen vergessen. И написано, он лежал перед Богом. Und es steht geschrieben, dass er vor Gott gelegen ist. Он лежал перед Богом. Also er lag flach. Переживал ты это когда-нибудь? Hast du das jemals erlebt? Когда Божий Дух сходит от тебя? Wenn der Geist Gottes auf dich kommt. Тогда вообще время исчезает. Dann verschwindet irgendwie тогда die Zeit. Все проблемы исчезают. Dann verschwinden irgendwie die ganzen Probleme. Все вопросы исчезают. Alle Fragen verschwinden. Только ты, Господь. Nur du und der Herr. И Бог начинает говорить тебе. Und Gott fängt an zu dir zu reden. И твое сердце тает. Und dein Herz schmilzt. Твое сердце тает. Dein Herz schmilzt. Господь говорит к тебе. Weil der Herr zu dir spricht. И вот этот Саул, он лежит в Божьем присутствии. Und so liegt dieser Saul vor Gottes Gegenwart. Но я хочу задать один вопрос. Aber ich will eine Frage stellen. Помогло ли это ему? Hat es denn ihm geholfen? Помогло ли это ему? Hat es ihm geholfen? Ответ нет. Die Antwort ist nein. Потому что откровение Божие, weil eine Offenbarung Gottes, оно само по себе ничего не меняет. Sie kann an sich selbst nichts verändern. Только если человек смирится. Nur wenn der Mensch sich demütigt. Если человек склонится перед Богом. Wenn der Mensch sich beugt vor Gott. Если он позволит Духу Божьему изменять его. Wenn er erlaubt dem Geist Gottes ihn zu verändern. Тогда что-то начнет происходить. Dann fängt etwas an zu, also es geschieht etwas dann. То есть это лежит в компетенции человека. Also das liegt in der Kompetenz des Menschen. Это лежит в воле человека. Das liegt im Willen vom, des Menschen. Божий Дух, он не манипулирует нами. Gottes Geist manipuliert uns nicht. Он дает нам шанс. Er gibt uns eine Chance. Он дает нам возможность. Er gibt uns eine Möglichkeit. Но вот этого не произошло с Саулом. Aber das, genau das geschah nicht mit Saul. Он не смирился. Er hat sich nicht gedemütigt. Он не склонился. Er hat sich nicht gebeugt vor ihm. Он не изменился. Und er hat sich nicht verändert. И не раскаялся. Und er hat auch nicht bereut seine Taten. И мы знаем, как он погиб. Und wir wissen, wie er umgekommen ist. Вот есть еще одна история в четвертой главе, в четвертой книге Царств, в третьей главе. Und es gibt noch eine Geschichte in 2. Könige 3. И мы читаем, как, ну, был такой израильский царь Иорам. Also wir lesen davon, dass es einen israelitischen König gab, Jerobeam. И вот он решил пойти войной на царя Моава. Und er hat beschlossen, gegen den König von Moabiter in Krieg auszuziehen. А в то время он был дружен с царем иудейским Иосафатом. Und zur damaligen Zeit hat eine Freundschaft gepflegt zu dem jüdischen König Josaphat. И вот Иорам спрашивает Иосафата. Und so fragt Jerobeam den Josaphat. Пойдешь со мной на войну? Gehst du mit mir in den Krieg? А тот говорит, пойду. Und er sagt, ja, komm, ich zieh mit dir mit. А Иосафат, он знал Господа. Aber der Josaphat hat Gott gekannt. Но он так хотел сильно угодить этому Иораму. Aber er wollte dem Jerobeam so recht machen, что он забыл спросить Бога об этом. Dass er vergaß, Gott darüber zu fragen. И вот они уже неделю идут. Und so gehen sie bereits seit einer Woche. Они идут по пустыне. Also gehen durch die Wüste. Такая большая армия с двое царей со своими. Also so eine riesen Armee mit zwei Königen, mit ihren Soldaten, mit Feldherren, also richtig bewaffnet, also Könige, Feldherren, alle möglichen Leute, auch die Pferde, das Vieh. Und so ziehen sie. Und dann steht geschrieben, plötzlich haben sie kein Wasser mehr. Also welchen Nützen soll so eine Riesenarmee bringen, wenn sie nicht einmal elementare Dinge wie Wasser haben? Und alle fingen an, Durst zu verspüren. Also Könige, Pferde, Soldaten, also alle. Und Zari возопили. Und die Könige riefen, also sie haben angefangen zu schreien. Господь созвал нас сюда, чтобы погубить. Also der Herr hat uns hier versammelt, um uns hier umkommen zu lassen. Всегда Господь виноват. Also Gott ist immer an allem schuld. Сами пошли на войну, а Господь у них виноват. Also selber sind sie in den Krieg gezogen, aber Gott ist jetzt dafür schuld. Но Иосафат вдруг вспомнил. Aber plötzlich erinnerte sich Josaphat. И Мозги его начали крутиться в правильном направлении. Und sein Verstand fing an, in die richtige Richtung zu drehen. И он спрашивает, нет ли здесь пророка Господня? Und fragt er, gibt es hier nicht einen Propheten Gottes? И там был Елисей. Und dort gab's Elisa. И мы читаем. Und wir lesen hier. Четвертое царство, третья глава. Also zweite Könige. 18. Стих. Genau, Kapitel 3, die Verse 15 bis 18, bis 17 oder 18. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами. И вот так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий, и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши. So bringt mir nun einen Saitenspieler. Und als der Saitenspieler die Saiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt, ihr und auch euer kleines und großes Viech. Und das ist noch ein geringes von dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. Вот Елисей, он знал. Also Elisa wusste, он знал, что прославление приносит особую атмосферу Божьего присутствия. Elisa wusste, dass der Lobpreis eine bestimmte Atmosphäre Gottes bringt. И написано, и коснулась его рука Господня. Und da steht ja geschrieben, dass die Hand Gottes ihn berührte. И коснулась его рука Господня. Also sie kam auf ihn. Поэтому не пренебрегай прославлением. Deswegen unterschätze nicht den Lobpreis. Это не просто попеть. Anbetung, das ist nicht nur einfach etwas zu singen. Это оружие против дьявола. Das ist eine Waffe gegen den Teufel. Поэтому, когда ты в воскресенье идешь в церковь, deswegen, wenn du am Sonntag in die Gemeinde gehst, не говори там, а, ну ладно, там пока там еще попоют, я на проповедь успею. Also sag nicht so, naja, die sollen doch dort ein wenig singen, ich warte noch. Прославление и хвала. Denn der Lobpreis und die Anbetung Gottes, это оружие против дьявола. Das ist eine Waffe gegen den Teufel. И рука Господня касается тех. Und die Hand des Herrn berührt diejenigen, которые входят в вот эту особую атмосферу Божьего присутствия. Die in diese besondere Atmosphäre Gegenwart Gottes reinkommen. И вот мы читаем, что тот же самый иудейский царь Иосафат, und wir lesen jetzt, dass dieser König von Juda, der Josaphat, он пережил чудо однажды, der hat einmal ein Wunder erlebt, когда певцы и музыканты, wo die Sänger und die Musiker, принесли победу израильтянам над тремя большими армиями. Also brachten einen Sieg über drei große Armeen. Эта история записана Второй книге Паралипоменон, 20 главе. Also diese Geschichte steht im Buch Chroniker im Kapitel 20. Если вам интересно, можете почитать. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne nachlesen. И вот эта история, возвращаемся к ней снова. Also wir kehren jetzt wieder zu dieser Geschichte вот zurück. Вот у нас тут цари. Also da sehen wir Könige. Израильские, иудейские. Von Israel und von Juda. Армия без воды. Eine Armee ohne Wasser. Все в пустыне. Alle befinden sich in der Wüste. Елисей с гуслистом. Und da ist Elisa mit den Saitenspielern. И коснулась его рука Господня. Und ihn berührte die Hand Gottes. И пришло откровение. Und es kam eine Offenbarung. А потом пришло чудо. Und dann kam ein Wunder. Берите лопаты. Also nehmt eure Spaten. Копайте рвы. Und hebt die Gruben aus. Но мы же воины. Wir sind doch Soldaten, wir sind doch Kämpfer. Мы же не землекопы. Wir sind doch jetzt keine Landwirte. А, ну тогда сидите, придет ваша погибель. Okay, dann bleibt sitzen, dann kommt irgendwann mal ein Verderben über euch. Да, и вы знаете, мы иногда вот ждем. Wisst ihr, und oftmals warten wir. Мы молимся и мы ждем, чтобы Господь вот что-то сделал. Also wir sitzen da, wir beten und warten, bis der Herr etwas macht. А Господь, может быть, говорит, бери лопату и начинай копать. Aber vielleicht sagt der Herr, nimm den Spaten und fang an zu graben. Начинай. Fang an. А я потом сделаю чудо. Und ich mache dann daraus ein Wunder. Неемия. Nehemia, бери людей. Nimm die Menschen. Иди строй стену Иерусалима. Geh und bau eine Wand vor Jerusalem. Так я виночерпий. Ich bin doch ein Weinschenker. У меня ручки белые. Ich habe doch feine Hände. Я не могу камни ворочать. Also ich kann doch solche riesigen Dinge nicht hin und her schieben. solche Steine. Конечно, Неемия так не сказал. Natürlich hat Nehemia nicht so nicht gesagt. Но он видел нужду. Aber er hat diese Not gesehen. Разрушенные стены. Der hat die zerstörten Mauern gesehen. Евреев притеснение. Die Juden, die bedrückt waren, unterdrückt waren. И он начинает молиться. Und er fängt an zu beten. И он начинает молиться. Und er fängt an zu beten. Вот скажите мне, знал ли Неемия, как будет действовать Бог? Also sagt mir, hat Nehemia gewusst, wie Gott handeln wird? Он не знал. Das wusste er nicht. Он не знал. Er wusste es он nicht. Получил слово. Er hat ein Wort bekommen. Бери людей и иди туда. Also nimm Leute und geh dahin. Строй стену. Bau wieder die Wände auf, и die Mauern. И он послушался. Und er war gehorsam. Он просто сделал то, что Бог велел. Er hat einfach das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. А потом мы читаем. Und dann lesen wir, что фактически он привел нацию к возрождению. Dass er praktisch Jerusalem wieder zum Wiederaufbau oder Wiederauflebe aufgelebt wurde. Через его послушание. Also durch seinen Gehorsam. Иудеи обратились к Богу. Haben sich die Juden an Gott wieder gewandt. Было восстановлено богослужение. Gottesdienst wurde wiederhergestellt. Храм был снова восстановлен. Der Tempel wurde auch wieder aufgebaut. Это чудесно. Das ist wundervoll. Это чудесно. Das ist wundervoll. Ты никогда не знаешь, как будет действовать Бог. Du weißt nie, wie Gott handeln wird. Ты никогда не знаешь, что Бог планирует. Du weißt nie, was Gott geplant hat. Но твоя задача. Aber deine Aufgabe. Твоя задача. Deine Aufgabe. Быть ему послушным. Ihm gehorsam zu sein. Потому что когда ты начнешь делать то, что можешь ты. Denn wenn du dann anfängst, das zu tun, was du kannst. Тогда Бог начнет делать то, что ты не можешь. Dann wird Gott anfangen, das zu tun, was du nicht kannst. Но может Он. Aber was er kann. И вот вера, она не ждет знака от Бога. Und der Glaube, der wartet nicht auf ein Zeichen von Gott. Она не ждет, пока вот что-то начнет происходить. Also sie wartet nicht darauf, bis etwas anfängt zu passieren. Вера берет лопату и начинает копать. Der Glaube nimmt einen Spaten und fängt an zu graben. А Бог наполняет рвы водою. Aber Gott füllt die Gruben und die Teller mit Wasser. Бог поражает врага. Und Gott streckt den Feind nieder. Вот, может быть, у тебя немного силы. Vielleicht hast du nicht so viel Kraft. Может быть, у тебя мало веры. Vielleicht hast du wenig Glauben. Но я хочу тебе сказать. Aber ich möchte dir eins sagen. У тебя есть обетование. Du hast eine Verheißung. У тебя есть обетование. Du hast eine Verheißung. Иисус сказал: «Я с вами до скончания века». Jesus hat gesagt: «Ich bin mit euch bis ans Ende der Welt». Я с вами. Ich bin bei euch. Я с вами. Ich bin mit euch. Это обетование. Das ist eine Verheißung. И вот иногда тебе кажется, что ничего не происходит. Manchmal kommt es dir so vor, dass überhaupt nichts geschieht. Ты не понимаешь, что Бог делает там за кулисами. Du weißt nicht, was Gott so hinter den Kulissen macht. Ну вот к чему вот Бог допустил вот этот коронавирус? Also wozu hat Gott diesen Coronavirus zugelassen? Вот этот карантин. Also diese Quarantäne. Вот столько неудобств. Вот... Also viele Unannehmlichkeiten. Ну если Бог правит этим миром, но почему он это допустил? Also wenn Gott über die ganze Welt regiert, also wie, warum hat er das zugelassen? И начинают вот эти споры от Бога, от дьявола это. Und dann fangen an diese Diskussionen. Ob das von Gott ist oder ob das vom Teufel ist. Я хочу тебе сказать, что мы никогда не поймем Бога. Wisst ihr, ich will dir eins sagen. Wir werden Gott niemals verstehen. Но мы можем ему доверять. Aber wir können ihm vertrauen. Мы можем верить его любовь. Wir können an seine Liebe glauben. Если ты веришь в Бога, wenn du an Gott glaubst, тогда верь ему до конца. Dann glaube ihm bis zum Schluss. Верь ему до конца. Glaube ihm bis zum Schluss. Если ты начнешь копать, und wenn du anfängst zu graben, если ты начнешь строить стену, wenn du anfängst deine Mauer aufzubauen, я скажу тебе, что происходит. Dann werde ich dir sagen, was passieren wird. Ты строишь основание для сверхъестественного твоей жизни. Also du baust eine Grundlage, ein Fundament für das Übernatürliche. Ты строишь основание для того, чтобы Бог сверхъестественным образом начал действовать в твоей жизни. Du baust eine Grundlage auf, damit Gott in deinem Leben übernatürlich wirken kann. Наш Бог, Он сверхъестественный Бог. Also unser Gott ist ein übernatürlicher Gott. Он сверхъестественный Бог. Er ist ein übernatürlicher Gott. Он всемогущий Бог. Er ist ein allmächtiger Gott. Он вездесущий Бог. Er ist ein allwissender Gott. Для него нет ничего невозможного. Es gibt für ihn gar nichts, was unmöglich ist. Тот, который держит в своей руке всю вселенную. Er ist derjenige, der das ganze Universum in seine Hand hält. Он творец всего. Er ist der Schöpfer von allem. Своим словом он сотворил эту землю. Durch sein Wort hat er diese Erde geschaffen. И Бог держит тебя. Und Gott hält dich. И он обещал быть своим присутствием с тобой. Und er hat versprochen, durch seine Gegenwart bei dir zu sein. Где бы ты ни был. Egal wo du auch bist. С тобой рядом. Bei dir zu sein, hat он er versprochen. Свидетель твоей жизни. Er ist der Zeuge in deinem Leben. Поэтому молись. Deswegen bete. Чтобы его царство пришло в твою жизнь. Damit sein Reich in dein Herz kommt. Живи в нем каждый день. Lebe in ihm jeden Tag. Каждый день живи в его присутствии. Lebe jeden Tag in seiner Gegenwart. Тогда все начнет меняться. Dann wird alles anfangen, sich zu verändern. И ты сам начнешь меняться. Und du wirst auch selbst sich verändern. Не довольствуйся малым. Und gebe dich nicht zufrieden mit dem Kleinen. Ищи его присутствие. Sondern suche nach seiner Gegenwart. Ищи его царствие. Und suche nach seinem Reich. И приноси его царствие туда, куда ты приходишь. Und bringe sein Reich dorthin, wo du hinkommst. И не надо искать вот этих самих чудес. Und man sollte nicht diese, nur noch nach diesen Wunder suchen. Потому что когда царствие Божие приходит. Denn wenn das, das Reich Gottes kommt. Когда его присутствие приходит. Wenn seine Gegenwart kommt. Когда атмосфера небес спускается. Dann kommt diese Atmosphäre Gottes auf dich. Тогда приходят и чудеса. Dann kommen auch die Wunder. И все, что ты даже не помышлял себе. Und all das, was du dir nie in deinem Leben erdacht hast. И чудеса не просто становятся частью твоей жизни. Und die Wunder werden einfach zu einem Teil von deinem Leben. Если ты веришь в это. Also wenn du daran glaubst. Скажи со мной аминь. Dann sag mit mir Amen. Давайте мы помолимся. Lass uns zusammen beten. Дорогой отец. Lieber Vater. Мы верим твоему слову. Wir glauben an dein Wort. Ты сущий на небесах. Du bist derjenige, der im Himmel ist. Да придет царствие твое. Dein Reich komme. Да исполнится воля твоя в нашей Dein жизни. Wille geschehe in unserem Leben. Через нас. Durch uns. Наш дух, он жаждет тебя. Unser Geist hungert nach dir. Прикасайся, Господь. Berühre, Herr. И изменяй нас. Und verändere uns. Когда ты приходишь. Denn wenn du kommst. Тогда все меняется. Dann verändert sich alles. Изменяемся мы, Господь. Wir verändern uns, Herr. Я прошу, прикасайся. Und ich bitte dich, berühre. Спасибо за твои обетования. Danke dir für deine Verheißungen. Ты обещал. В das, was du versprochen ты hast. Ты верный своем слове. Du bist deinem Wort treu. Ты обещал быть всегда с нами. Du hast versprochen, immer bei uns zu sein. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Что ты держишь меня в своей руке. Dass du mich in deiner Hand hältst. Я хочу прилепиться к тебе. Ich möchte mich an dich anheften. Молись со мной сейчас. Bete jetzt mit mir gemeinsam. Господь, я хочу прилепиться к тебе. Herr, ich möchte mich an dich anheften. Я прошу, измени меня, Господь. Und ich bitte dich, dass du mich veränderst. Укрепи мою веру. Stärke meinen Glauben. Откройся мне, Господь. Offenbare dich mir, Herr. И употребляй меня. Und gebrauche mich. Для твоих нужд. Für deine Nöte. Возьми мое сердце. Nimm mein Herz. И сделай меня новым творением. Und mach aus mir eine neue Schöpfung. Новым творением. Mach mich zu einer neuen Schöpfung. Я хочу. Ich will, Herr. Я хочу. Ich will, Herr. Жить в твоей славе. In deiner Herrlichkeit leben. Каждый день. Jeden Tag. Ходить в твоем присутствии. In deine Gegenwart zu gehen und zu wandeln. Светить этому миру. Dieser Welt zu leuchten. Наполнять твоим святым духом. Und mit deinem Heiligen Geist mich erfüllen. И познавать твою любовь. Und deine Liebe kennenzulernen. Каждый день. Jeden Tag. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Ты сверхъестественный Бог. Du bist ein übernatürlicher Gott. Ты наполняешь мою жизнь. Du erfüllst mein Leben. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Amen.